Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 526 an Schiller. Das Opus hat mich länger aufgehalten, als ich dachte. Es ist nicht mehr Zeit, es abzuschreiben. Wir wollen daher dieses saubere Konzept auf den Abend abschicken. Zur Bequemlichkeit des Setzers habe ich die Verse rot vorgestrichen, welche mit anderer Schrift zu drucken sind. Gehen Sie doch den Aufsatz bedächtig durch, ob man vielleicht noch etwas einschaltete oder anhinge. Ich will heute bei Zeiten kommen, und wir schicken das Paket vom Garten aus weg. Leben Sie recht wohl. Jena, den 19. Oktober 1798. G.